durch die Straßen laufe ich. Eure Scherben sammle ich. Scherben, die ihr alle verliert, wegen denen ihr euch ziert. Scherben, die von euch fallen, die auf den Boden knallen, doch kein Geräusch von sich geben. Fast so, als würden sie überm Boden schweben. Ich bin der Sammler eurer Fehler, eurer Scherben, eurer Seelen. Ich bin der Sammler eurer Teile und nichts fehlt mir nun mehr. Ich bin vollkommen, ich bin der Mensch, der all das genommen, was ihr habt verwünscht. Ich bin vollkommen, ich bin der Mensch, der all das genommen, was ihr habt verwünscht. Was wäre ich ohne euch? Ich hätte nichts, nur den Wunsch, nur den Wunsch. Doch was ist, wenn ich mich unvollkommen fühle? Wenn ich anfange, in anderen Menschen zu wühlen, nur um an das, was mir fehlt, zu kommen. Das Teil von euch, das ihr mir genommen. Meine Freiheit, eingesperrt. Mein Herz schreit und zerrt an dem Teil, das mir gehört. Nichts bleibt mir mehr verwehrt. Ich bin perfekt, wie ein Insekt. Niemand kann mir etwas anhaben. Ich werde mich an euren Leibern laben. Ich bin anders als ihr. Ihr denkt, dass ich mich ziehe. Doch ich nehme mir eure Scherben, Charakternarben, Angstgefühle, in denen ich mich wohl fühle. Ich bin der Scherbensammler und sammle eure Fehler. Pack sie in meine Tasche, das ist meine tägliche Masche. Ich bin der Scherbensammler und sammle eure Fehler. Pack sie in meine Tasche, das ist meine tägliche Masche. Rasch, komm rasch, stell dich doch, geh doch rein in dein Loch. Ich finde alles, was ich brauch, da hilft dir kein Verstecken. Eher wirst du verrecken. Selbst im Tod bitte ich dich noch. Und du löst dich auf den Raum. Deine Scherben jedoch bleiben liegen. Und ich sammle sie auf. Und ich sammle sie auf. Ich bin der Scherbensammler. Ich sammle eure Fehler auf. bin der Scherbensammler, ich fresse eure Leiber auf. Ich bin der perfekte Mensch, ich bin der einzig ganze Mensch. Ich bin der Mensch, der alles kann, ich bin du. Ich bin der Scherbensammler, ich sammle eure Fehler auf. Ich bin der Scherbensammler, ich fresse eure Leiber auf. Ich bin der perfekte Mensch, ich bin der einzig ganze Mensch. Ich bin der Mensch, der alles kann. Ich bin du. Ich bin du. Ich bin du. Du. Ich bin du. Du. Ich bin du. Du.